Ihr wolltet Features, nein, ich habe abgesagt. Tracks über die Heimat, doch es ist keine Kanakenstadt. Jedenfalls nicht für mich. Hab keinen Bock, Scheiße zu labern und etwas zu behaupten, was es hier nicht gibt. Ich geh auf Seiten, seh ich Utah und Gangster. Krass, wie ihr behauptet, hier wäre alles so düster. Hier gibt es Viertel, das einzige Viertel, was du in deinem Leben gesehen hast, ist auf einer Pizza in Elton Wichser. Weil sie nach was Großem schreiben, das einzige, was ihr erntet, ist euer Gossenleben. Das einzige, was ihr erntet, ist Hass. Doch ihr seht nur den Spaß, doch das Ende vermasselt ihr. Wer von euch will Raps, dann niemand von euch rappt. Klar, jeder ist am Schottermann, versteht euren Text grad was. Mir ist klar, dass ihr da wütend werdet. Ihr endet wie auf Mallorca, peinliche Hütchenspieler. Weißt du, was Respekt bedeutet? Respekt bedeutet, nicht Fressen zu verbeulen, sondern Freunde, die nicht Gangster sind, aber die Erfolg haben, die nicht auf den Straßen sind, aber ihre Steuern zahlen. Und was glaubt ihr, was passiert, wenn alle so wären wie ihr, wär der Staat schon längst tot? Und was glaubt ihr, was passiert, wenn alle so wären wie ihr, wär der Staat schon längst tot? Ihr braucht euch nicht mit Ruhm zu bekleckern, ihr seid eh nur Studio-Gangster. Ihr braucht nicht über Lifestyle zu rappen, das ist so uninteressant, ihr Studio-Gangster. Ihr braucht euch nicht mit Ruhm zu bekleckern, ihr seid eh nur Studio-Gangster. Ihr braucht nicht über Lifestyle zu rappen, das ist so uninteressant, ihr Studio-Gangster.